Es geht Zahnstocher, Rap, Butterfly, Rap. Fresse du Keck, ich bring West-Berlin back. Cordon Sport, Rap, Air Max, Rap. King Sonny Black, Nutte zeigt Respekt. Zahnstocher, Rap, Butterfly, Rap. Fresse du Keck, ich bring West-Berlin back. Cordon Sport, Rap, Air Max, Rap. King Sonny Black, Nutte zeigt Respekt. Du denkst Rap ist Spaß, bleib in deinem Dorf, du Keck. Ich lass die Zombies vor sich hin krepieren wie Walking Dead. Alle wissen, Sonny Black ist nicht zum Spaßen aufgelegt. Hab den Straßensound geprägt, geh den Baten aus dem Weg. Deine Freunde hauen rein, wenn man Wagen parkt. Papa war nicht da und darum brauch ich keinen Vaterstaat. Manchmal frag ich mich, warum ihr Krüppel rappt. Und ich ficke eure Eltern und ihren ungeschützten Sex, yeah. Es ist Sonny Black, der Ruler vom Beruf. Und du Missgeburt blamierst dich wie ein Schwuler in der Juice. Ich kann machen, dass die ganzen Bonzenkinder wieder der Yeyo ziehen, euer Hass ist legitim. Berlin, Medellin, 36 Jahre und bereue keine Fehler. Wo bin heute ich, wo sind heute meine Lehrer? Und die Vögel gehen bei den Bullen vorsingen. Bei mir läuft wie Forrest Gump, bei dir läuft wie Stephen Hawking. Es geht Zahnstocher, Rap, Butterfly, Rap. Fresse du Keck, ich bring West-Berlin back. Cordon Sport, Rap, Air Max, Rap. King Sonny Black, Nutte zeigt Respekt. Zahnstocher, Rap, Butterfly, Rap. Fresse du Keck, ich bring West-Berlin back. Cordon Sport, Rap, Air Max, Rap. King Sonny Black, Nutte zeigt Respekt. Dein Dreckskaff bleibt ein weißer Fleck auf meiner Landkarte. Fangfrage, wenn nimm dich ernst mit deiner Ansage. Wer soll dir glauben, dass du irgendwas zu sagen hättest? Du bist ein Hollywood-Kanacke, der die Haare glättet. Komm, wir treffen uns um 7:30 Hermannplatz. Du willst diskutieren, doch ich zeig dir, wie man Ärger macht. Mucke für die Jungs, die in der U-Bahn deinen Opa schlagen. Und ich ficke, deine Mutter ist mein roter Faden. Yeah, lass mal heute klauen gehen und schwänzen. CCN ist Therapie und Rapper sind Patienten. Ich kann mir einfach alles von euch nehmen, wenn ich etwas brauche. Ich bin noch jung und komm auf Koka zur Semestersau. Es gibt Nackenklatscher gratis im Freibad. Gangster von der Straße hängt mit Gangstern aus dem Reichstag. Ich baue ne Villa, du ein Luftschloss. Deine Hippie-Eltern hängen im Park herum und denken, es ist Woodstock. Es geht Zahnstocher, Rap, Butterfly, Rap. Fresse du Keck, ich bring West-Berlin back. Cordon Sport, Rap, Air Max, Rap. King Sonny Black, Nutte zeigt Respekt. Zahnstocher, Rap, Butterfly, Rap. Fresse du Keck, ich bring West-Berlin back. Cordon Sport, Rap, Air Max, Rap, King Sonny Black, Nutte zeigt Respekt. They say I walk around like I got an S on my chest. With the real street niggas ain't having that shit. Feel my shots. Talk slick, you get your niggas slick. They say I walk around like I got an S on my chest.